Dann ist die Weihnachtsgeschichte, ihr kennt sie alle, dann ist die Weihnachtsgeschichte nach Podolski. Lukas, ich wollte nur gucken, ob ihr auch überhaupt aufpasst hier. Also, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt werde. Gebot, weißt du? Du, wenn ich mit den Leuten rede, musst du nicht viel. Weißt du, wenn ich mit den Leuten interagiere, Gebot, weißt du, das klingt wie bei eBay. So, jetzt kannst du weitermachen. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Quirinius, das ist aber auch ein Name, weißt du? Das ist so ein Modename. Das ist wie Kevin, weißt du? Da ist aber auch, fragt sich in 1000 Jahren auf. Sag mal, hatten diese nicht mehr alle? So, hau rein, komm, mach weiter. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe. Ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, Komma, aus der Stadt Nazareth, Komma, in das jüdische Land zur Stadt Davids, Komma, die da heißt Bethlehem, Komma, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, noch ein Komma, damit er sich schätzen ließe mit Maria, Komma, seinem vertrauten Weibe. So, jetzt kommt ein Semikolon, die war schwanger. Weißt du, den Satz, ja, nee, weißt du, der Satz, den hasse ich. Ich hasse den. Weißt du, den, also würden wir, der ist viel zu lang. Der ist viel zu lang, der Satz, den würden sie dir heute streichen. So, wir anfangen fast Halbzeit. Komm, Zupfgeigen, also mach weiter. Und als sie dort war, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Ja, das hätte man sich auch vorher ausrechnen können, oder? Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Da will ich mal sagen, Glück für uns, dass die da keinen Raum gefunden haben. Jetzt stellen wir mal vor, die hätten noch ein Zimmer gekriegt. Dann hätten wir unterm Christbaum, anstatt eine Krippe mit Stroh, so ein Hotelzimmer mit Nasszelle. Ja, da wäre doch auch nichts. Da wäre nichts. Jedenfalls. Die Hirten hüteten ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Klarheit des Herrn. Die Jungs da auf dem Acker. Und der Engel sprach zu ihnen. Fürchtet euch nicht. Siehe. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Bei der Stelle wäre ich immer emotional, weißt du? Also auch durch meine eigene Stimme, weil ich das so schön lese, weißt du? Da sind die Kinder auch immer so begeistert. Und dann die Musik dabei. Auch die Chefin, weißt du? Ich meine, die sieht jünger aus als 63, aber trotzdem, weißt du? Jetzt wieder der Engel. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. So, jetzt hole ich noch mal Luft. Jetzt kommt ein ganz langer Satz. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobeten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Fertig. Herrlich. Das ist das Evangelium nach Lukas. Sag mal.